Die Folgen des Trends. Diskutiert man über Demografie, so hat man es vor allem mit zwei Gruppen von Diskussionspartnern zu tun. Die einen fragen, wo liegt überhaupt das Problem? Das sind die Vertreter des Multikulti-Feuilletons, die eine transnationale Menschheitszukunft erträumen und heimlich Trauer tragen, dass sie überhaupt als Deutsche geboren wurden. Die anderen sagen, man kann doch nichts tun, also braucht man auch nicht darüber zu jammern. Das ist die Mehrheit der Politiker in allen Parteien, die sich lieber darüber aufregen, dass die Temperatur in 100 Jahren um 2 bis 4 Grad steigen, anstatt darüber, dass die Zahl der Deutschen im selben Zeitraum um 80% sinken wird. Den Letzteren kann man sagen, dass die deutsche Geburtenrate allemal leichter zu beeinflussen ist als die durchschnittliche Welttemperatur. Wer sich bei der Geburtenrate nichts zutraut, braucht bei der Welttemperatur gar nicht erst anzutreten. Den Ersteren muss man sagen, wer dem Umstand, dass es eine deutsche Sprache und Kultur gibt, keinen eigenen Wert zumisst, dem kann es auch gleichgültig sein, ob es künftig Menschen gibt, die diese Sprache und Kultur weitertragen. Im Übrigen unterliegen die Multikulti-Freunde einem Irrtum. Es wird niemals eine transnationale Weltgesellschaft geben. Solange die Menschheit existiert, wird sie sich in Staaten und Völker gliedern, unterschiedliche Sprachen sprechen und unterschiedliche Sitten pflegen. Was wird denn in Deutschland geschehen, wenn das deutsche Volk still dahinscheidet? Wird man hier dann mehrheitlich Türkisch sprechen oder Arabisch, vielleicht auch Französisch oder Polnisch, wenn diese Völker ihre Probleme besser lösen? Sachlich lässt sich die Problematik der demografischen Entwicklung in Deutschland in folgenden 5 Punkten zusammenfassen. Erstens, die erste demografische Grundlast besteht in der Verschiebung zwischen den Menschen im erwerbsfähigen Alter und den Menschen jenseits des erwerbsfähigen Alters. 2005 kamen in Deutschland auf einen Rentner 2 Erwerbstätige, 2050 wird es noch 1 Erwerbstätiger sein. Zweitens, die zweite demografische Grundlast besteht in der Alterung der Erwerbstätigen. 30% von ihnen werden 2050 mindestens 55 Jahre alt sein, nur 20% zwischen 25 und 35. Dies senkt schon für sich genommen die Produktivität und Innovationskraft der Gesellschaft. Siehe Tabelle im Anhang. Drittens, die dritte Grundlast besteht in der Schrumpfung von Generation zu Generation. Ein auf längere Sicht stabiles Staatswesen ist schlechterdings nicht vorstellbar, wenn die Geburtenzahl in jeder Generation um 36%, in 3 Generationen also um 74% zurückgeht. Das ist nämlich die logische Konsequenz der gegenwärtigen deutschen Nettoreproduktionsrate von 0,64. Viertens. Die vierte Grundlast besteht in der unterschiedlichen Fruchtbarkeit von bildungsnahen und bildungsfernen Schichten. Das hat in nur wenigen Generationen erhebliche Auswirkungen auf das intellektuelle Potenzial der Gesellschaft. Fünftens. Die fünfte Grundlast besteht in der Zunahme des Anteils von Menschen mit muslimischem Migrationshintergrund an der Gesamtbevölkerung, teils aufgrund von Einwanderung, teils aufgrund höherer Fruchtbarkeit. Ungünstig wirken sich überdies die kulturelle Fremdheit dieser Migranten und ihre großenteils bildungsferne Herkunft aus, die sich in entsprechend schlechten Bildungsleistungen zeigt. Damit verschärft die fünfte Grundlast die Problematik der vierten Grundlast. Diese 5 demografischen Grundlasten haben Folgen. Die 4. und 5. Grundlast, Verschiebung der Bevölkerungsstruktur zu bildungsferneren Schichten, gehen einher mit einer durchschnittlich geringeren Aufgeschlossenheit gegenüber dem Erwerb von Wissen sowie mit einer geringeren Fähigkeit, dieses zu erwerben. Nach der gaußschen Normalverteilung der Intelligenz gilt, dass jeder geringfügige Rückgang der durchschnittlichen Intelligenz mit einer überdurchschnittlichen Abnahme des Anteils der Hochbegabten verbunden ist, weil sich der auslaufende rechte Ast der Normalverteilung quasi nach links verschiebt. Dieser Effekt wirkt auch umgekehrt. Die Nachfahren der osteuropäischen Juden mit einem durchschnittlichen IQ von 115 waren in intellektuellen Berufen und Zirkeln bis hin zu den Nobelpreisträgern lange Zeit überrepräsentiert. Die Kombination von weniger Menschen im erwerbsfähigen Alter, steigendem Durchschnittsalter, sinkender durchschnittlicher Intelligenz sowie wachsender Bildungs- und Kulturferne beeinträchtigt in der Summe das künftige intellektuelle Potenzial Deutschlands erheblich. Die notwendige weitere Verbesserung der Bildungsanstrengungen kann den aus der Demografie herrührenden Grundlastverschiebungen aber nur begrenzt entgegenwirken, weil erstens die guten Begabungen und die Spitzenbegabungen bereits heute weitgehend gefördert werden. Da ist nicht mehr so viel zu holen. Weil zweitens das Bildungssystem leider die Tendenz hat, die Maßstäbe und Anforderungen abzusenken, wenn die Leistungsfähigkeit der Grundgesamtheit nachlässt. Das hat zu dem kolossal unterschiedlichen Niveau des Abiturs in Deutschland geführt. Drittens, möglicherweise die international beobachteten PISA-Unterschiede, zumindest teilweise auch auf eine unterschiedliche Bildungsfähigkeit der jeweiligen Populationen zurückzuführen sind. Das heißt, sie sind nicht nur Ausdruck unterschiedlich leistungsfähiger Bildungssysteme, sondern auch einer regional unterschiedlichen Intelligenzverteilung und unterschiedlicher Bildungsferne. Das würde erklären, warum die drei deutschen Stadtstaaten mit ihrem hohen Anteil an Migranten und transferabhängiger Bevölkerung trotz höherer Bildungsausgaben pro Kopf so viel schlechter abschneiden als der Durchschnitt der Bundesländer, insbesondere aber die süddeutschen Länder. Viertens, im Zuge der künftigen demografischen Entwicklung das Potenzial an qualitativ guten Lehrern sinken wird in dem Maße, wie der Wettbewerbsdruck anderer Professionen um die besten und knapper werdenden Köpfe steigt.